life. Output wird die Ohren, will ich jetzt ins Ruder greifen. Hat das Spiel verloren. Wer nicht jetzt sein Teil gewinnt, wird das ewig wissen. Sicher wollte es sein, der Wind. Segel, Segel, dienst du wissen. Oh, oh, hallo. Sicher wollte leben sein. Oh, oh, oh, oh, hallo. Sicher wollte leben sein. Droben überm Nordsee Strand. Schimpfen Meeresweiden, deutsches Meer war's einst genannt. Ei, das waren Zeiten, hellen Zeiten, wo wir sind. Über Fahrten fließen, nicht ein Holz entweiht der Wind. Segel, Segel, thank you.